Pflicht aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Pflicht. Von einer Stimme eigenem Klang getroffen, erbebte ich. Zu lang getragene Leiden, verjährter Gram, verzagtes sich bescheiden und scheue Armut, die nicht wagt zu hoffen. So dringen täglich dir zahllose Zeichen an Herz und Sinn, dich tiefer zu bewegen, und fremdes Leben pocht mit heißen Schlägen, den Pulsschlag deines Lebens zu erreichen. Trägst du schon schwer am eigenen Geschicke und sollst dazu ein Bruderlos noch tragen? Die stummen Winke, die versteckten Klagen, das trübe Lächeln, die verstörten Blicke. Die Not der Tausende, die dich umgeben, und was verloren irrt verlassene Bahnen, will sich mit dir verbrüdern, will dich mahnen, will Blutteil werden, Teil von deinem Leben. Ende von Die Pflicht, aufgenommen von Sonja.